Zum Titel: Hat die Dialektik der Aufklärung ein Geschlecht? Das ist auch wirklich mit großem Fragezeichen zu verstehen. Der ganze Vortrag ist eher tentativ und, wenn wir sagen, ein Versuch, ein Fragment bis zu einem gewissen Grad, also kein abgeschlossener Text. Ich denke, es wird aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen durchaus dicht stellenweise, ist wahrscheinlich gut, ein bisschen Dialektik der Aufklärung schon zu kennen. Aber wir sind ja hier in Frankfurt und da kann man das wahrscheinlich bis zum gewissen Grad voraussetzen auch. Ja, ich würde mal einsteigen mit der Gegenstandsbestimmung eben. Was ist denn Dialektik der Aufklärung? Was meine ich damit? Was soll es hier heute gehen? Ich denke, es kann vor allem in zwei Dimensionen erschlossen werden. Einerseits kann man natürlich im engeren Sinne das gleichnamige Buch von Theodor Adorno und Max Horkheimer meinen. Wenn man in dieser Hinsicht von Dialektik der Aufklärung spricht, dann scheint zuerst mal eine hermeneutische Perspektive geboten, also sich mit dem Inhalt und der Intention des Werks zu beschäftigen, interpretativ, und vielleicht dann auch noch ideologiekritisch eben die Auslassungen anschauen, gewissermaßen vielleicht auch dekonstruktiv da herangehen. Nicht im Sinne des Poststrukturalismus jetzt, aber sondern in einer allgemeineren Herangehensweise. In der zweiten Hinsicht kann man natürlich auch das breitere Phänomen sich ansehen, der Dialektik der Aufklärung, das in dem Buch so benannt wird, das aber auch schon davor bearbeitet worden ist in vieler Hinsicht und natürlich danach auch und geradezu nach einer Weiterentwicklung schreit, würde ich sagen. Es ist also dann eine breitere Problemstellung, die entwickelt werden müsste und auch wahrscheinlich über die Tradition der Frankfurter Schule hinausgehen müsste. Also in dem Sinne könnte man von einer rekonstruktiven oder konstruktiven Bezugnahme auf die, das breitere Problemfeld Dialektik der Aufklärung sprechen. In dem Input möchte ich mich so gewissermaßen zwischen diesen beiden Perspektiven bewegen. Einerseits durchaus ein bisschen Quellenkritik betreiben und dabei auch auf ein paar feministische Autorinnen Bezug nehmen, die wahrscheinlich eher weniger bekannt sind, vielleicht hier doch, weil sie alle mehr oder weniger auch zu dieser Frankfurter Schule-Generation gehören, aber generell nicht so sehr. Und andererseits möchte ich aber auch versuchen, da ein bisschen über diese Quelle hinauszugehen und eben ja, die Grenzen abzustecken. Das ist auch schon in der Fragestellung drinnen. Wenn wir uns jetzt das Werk im engeren Sinne der Dialektik der Aufklärung anschauen, also das, was Horkheimer und Adorno geschrieben haben, dann birgt das sicherlich bereits zahlreiche Schwierigkeiten, also diese Auseinandersetzung mit dem Werk. Erstens würde ich sagen, die umfassende Popularität dieses Werks, das ist halt gewissermaßen die zentrale Referenzquelle der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, wie man das so nennt, das wird überall auch so verkauft und wird oft allzu sehr vergöttert oder verteufelt, je nachdem, aber nicht sozusagen neutral betrachtet als das, was es ist. Und meine Einschätzung ist, dass es prinzipiell eine sehr interessante Auseinandersetzung ist, aber eben auch eine fragmentarische und eine zu einer gewissen Zeit geschriebene mit einer gewissen Intention. Das wäre dann auch schon die zweite Schwierigkeit, eben dieser fragmentarische Charakter der Dialektik der Aufklärung, der oft vielleicht kaschiert wird. Ist eben kein kohärentes Werk, das wissen wahrscheinlich die meisten hier auch, sondern eine Sammlung von Essays, von Texten, die teilweise gemeinsam verfasst wurden von den beiden Autoren, teilweise auch eher alleine und die so nicht für die Publikation eben gedacht waren. Und die dritte Problematik und die wohl zentralste für den Inhalt ist auch in diesem, also für den Inhalt dieses Referates, ist auch im Inhalt dann des Textes zu verorten, nämlich, das ist schon gewissermaßen eine These, dass dieser oszilliert zwischen einem sehr breiten Modus der Ideologiekritik anhand von bekannten philosophischen, literarischen Werken und einer eigentlich relativ konkreten historischen Kritik einer gewissen Art von Vergesellschaftung. Das erste Moment macht tendenziell deshalb Schwierigkeiten, weil es eher allzu transhistorisch und vage bleibt. Und dagegen könnte man sagen, dass bei diesem zweiten, bei dem gesellschaftstheoretischen Moment, beziehungsweise bei dem zeitanalytischen Moment, die Eingrenzung und die Frage des Applikationsrahmens der Gedanken ein Problem ist. Das ist ja auch vor dem Hintergrund des Faschismus entworfen worden, natürlich in einem ganz bestimmten Kontext. Und da ist die Frage, ob alles, was da gesagt wurde, heute noch Gültigkeit hat. Das ist das berühmte Problem der Spätkapitalismus-These in der Frankfurter Schule, mitsamt der Autoritarismus- und Faschismustheorie, die da drinnen steckt. Die fruchtbarsten Motive der Dialektik der Aufklärung, die ich für diesen Vortrag sehen würde, sind in zwei Bereichen zu verorten. Einerseits im entwickelten Verständnis der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, das, glaube ich, sehr interessant ist. Und andererseits in der Vernunft- und Rationalitätskritik, wo es natürlich auch dann die Fragen gibt, wie die Reichweite dieser Rationalitätskritik ist. Das wird teilweise angeschnitten werden im Vortrag. Aber auf jeden Fall gibt es da Überschneidungen mit anderen Kritikmodi und vornehmlich auch mit feministisch inspirierter Kritik. Und ich möchte jetzt vor allem diese beiden Motive, eben das Naturverhältnis und die Rationalitätskritik, diskutieren und mich auf einige feministische Kritiken auch schon der Frankfurter Schule bzw. der Dialektik der Aufklärung beziehen. Also vorweg ein paar Sätze zum Naturverhältnis in der Frankfurter Schule oder der Dialektik der Aufklärung, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist und da eben auch ein genuiner Beitrag geleistet worden ist. Anders ist in vereinheitlichenden Tendenzen, sowohl absolutistischen als auch relativistischen, die Natur eben entweder als rein gesellschaftlich sehen oder als völlig distinkt von der Gesellschaft, wird in der Frankfurter Schule von einem relationalen Naturverständnis ausgegangen. Also der Naturbezug wird nicht völlig ins Gesellschaftliche zurückgenommen, Natur als solche gewissermaßen bleibt bestehen. Das ist auch vielleicht ein Unterschied zu neueren Ansätzen, zu vielen poststrukturalistischen Ansätzen und Dingen wie New Materialism, das ja hier in Frankfurt auch, glaube ich, diskutiert wird. Also es baut gewissermaßen mit Marx auch auf einer Priorität der äußeren Natur auf. Ich beziehe mich da jetzt sehr stark auf Alfred Schmidt, der kürzlich gestorben ist und der auch hier in Frankfurt unterrichtet hat, kennen sicher einige. Und der sich eben spezifischer mit diesem Naturverhältnis auseinandergesetzt hat. Ja, also eine Priorität der äußeren Natur, die sich eben allerdings als Vermittelte und bereits Vermittelte auch geriert. Immer bereits im Moment der menschlichen Praxis sozusagen in sich integriert. Das führt bereits bei Hegel zu einer Unterscheidung von erster und zweiter Natur, wobei bei diesem Klassiker natürlich der fetischistische Charakter der sozialen, der zweiten Natur, zum Beispiel von Staat und Ökonomie, aber vielleicht auch von Aspekten der Subjektivität, könnte man sagen, Kategorien von Geschlechtlichkeit, die bei ihm halt nur rudimentär vorkommen, dieser Charakter positiv betrachtet wird, als objektiver Geist eben affirmiert wird. Und diese idealistische Affirmation kritisiert nun der Marx und natürlich auch die Frankfurter Schule mit ihm. Und sie plädieren für eine Überwindung von genau diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich in Form von Naturgesetzen artikulieren. Damit impliziert dann auch die Überwindung der Vorgeschichte einer befreiten Gesellschaft die Transzendenz der Naturgeschichte. Insofern sie eben diese Vermittlung von erster und zweiter Natur impliziert. Denn falsch naturalisierenden Stoppwechsel mit der Natur. Heraustreten aus der Natur wäre dann natürlich noch nicht die Abgrenzung von jeglichem Naturverhältnis, aber von dieser spezifischen Form, in der die menschliche Geschichte heute noch in die Naturgeschichte eingebettet ist. Das impliziert dann eben den Charakter dieser Form, den tautologischen Selbstzweck im Sinne eines rein instrumentellen Bezugs zur natürlichen und aber auch zur sozialen Welt zu kritisieren. Das ist auch ein zentrales Motiv in der Dialektik der Aufklärung. Und diese Kritik der Zweckrationalität im Naturverhältnis ist, glaube ich, sehr prominent, sehr wichtig und wird bei Schmidt vor allem anhand der Kritik der Abstraktion der Ökonomie hinterfragt oder thematisiert. Ich zitiere ihn da mal kurz. Das Materialistische der Marx'schen Theorie ist gerade kein Bekenntnis zum heillosen Primat der Ökonomie, dieser menschenfeindlichen, von der Wirklichkeit vollzogenen Abstraktion. Jener ist vielmehr der Versuch, endlich das Augenmerk der Menschen auf die gespenstische Eigenlogik dieser Verhältnisse zu richten, auf die Pseudophysis, dies sei zur Waren gemacht und zugleich die Ideologie mitliefert. Sie seien bereits mündige Subjekte. Ich glaube, da fehlt ein Stück. Ja, aber es ist klar, worum es geht. Diese Pseudophysis, das, was man eben auch als kapitalistische Realabstraktion bezeichnen könnte, die Naturhaftigkeit des Gesellschaftlichen in dieser Gesellschaftsordnung. Und mit dieser Naturhaftigkeit meint Schmidt natürlich nicht eine Quasi-Bewegtheit der ersten Natur, also nicht eine englische Dialektik der Natur. Es geht ihm eben vielmehr darum, wie im Stoffwechselprozess mit der Natur, also jetzt als Äußerer gedacht, die Menschen auch in sie eingreifen, Teil von ihr werden, sie dann schlecht faktisch beherrschen. Ich zitiere ihn dann nochmal. Relevant ist dabei nun vor allem die aufscheinende Problematisierung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses und seiner ideologischen Verkehrungen. Schmidt verbietet sich trotz bzw. gerade aufgrund der fetischistischen Dialektik des kapitalistischen Naturverhältnisses eine Identitätsperspektive, die Natur und Mensch, Objekt und Subjekt letztgültig in eins setzen möchte. Aus erkenntnistheoretischer und letztlich auch aus emanzipatorischer Perspektive ist die Trennung in Mensch, Subjekt und Umwelt, Objekt nicht zu überwinden, sondern eher zu harmonisieren. Und das ist jetzt auch schon gewissermaßen der Beginn der Probleme mit diesem Naturverständnis in der, würde man sagen, eben geschlechterblinden Frankfurter Schule oder Dialektik der Aufklärung. Es zeichnet sich gewissermaßen eine Verkehrung in zwei Richtungen ab. Einerseits wird das Subjektive im Naturverhältnis idealisiert und damit auch zugleich die Natur objektiviert, wie eben in der Romantik oder im Naturkultus. Andererseits wird das Objektive im Naturverhältnis, mithin die technische Beherrschung, unkritisch betrachtet und in ihrer subjektivierten Dimension einer zweiten Natur, die eben negativ der ersten verwoben ist, glorifiziert. Dass diese Ideologisierung, zumindest also eines unberührten, oft vorkapitalistischen, patriarchalen Naturverhältnisses, einer Verschmelzung zwischen Subjekt und Objekt, also Subjekt Mensch und Objekt Natur, dann auch rückwärts gewandt konnotiert sein kann und einen geschlechtlichen Bezug hat, das wird eben von Schmidt und auch natürlich von Marx nur ganz flüchtig erwähnt. Also es kommt da zu einer ganz, ganz kurzen Bezugnahme auf die naturalisierende Idealisierung der Immanenz der Frau als Kultus des Leibes, welcher analog zum Kultus der Natur verliefe. Aber das ist eben wirklich ferner liegen, das ist also nicht ein Thema in dieser Auseinandersetzung. Also das ist bereits die, würde ich sagen, die erste Lücke in der kritischen Theorie, was eben die Theoretisierung dieser Dialektik des Naturverhältnisses betrifft. Das wird also zwar der konstitutive Charakter der objektiven Seite der zweiten Natur, des ökonomisch verfassten, universalen, automatischen Subjekts, des Tauschwerts auch kritisiert und in dieser Herrschaftsförmigkeit der modernen fetischistischen Dialektik zugeordnet, aber die subjektive Seite, wenn man so will, der ersten Natur, die naturalisierende Zuschreibung, wird, wenn überhaupt, bestenfalls in Nebensätzen und ideologiekritisch verhandelt, aber eben nicht auf dieser konstitutiven Ebene. Das ist auch das zentrale Problem, also was uns jetzt dann immer weiter beschäftigen wird. Es wird eben letztlich immer abgeleitet aus dem, sozusagen aus der objektiven Seite, aus der Tauschwertseite, aus der Ratio dann später auch. Wir haben natürlich dann trotzdem eben Aspekte dieser abgeleiteten Bezugnahme auf das, wenn man so will, subjektive, auf das vergeschlechtlichte Moment in der Natur. Das findet sich rudimentär im Konzept der Mimesis, bei Horkheimer Adorno, vor allem bei Adorno, der das ja bekanntlich gewissermaßen für so einen vormodernen Rest einer Naturbezogenheit steht, die sich dem identitätslogischen Primat der Moderne sperrt. Während also in der Unmittelbarkeit in der Natur, diese vormoderne Natur, die absolute Einbettung in sie einen eher so vagen, nachahmenden, mythologisierenden Bezug der Immanenz produzierte, wird dann mit dem Aufkommen der modernen Rationalität, wann und wo das dann tatsächlich passiert, das ist eben bei der Dialektik, in der Dialektik der Aufklärung, glaube ich, sehr strittig oder auch zu problematisieren, aber jedenfalls wird mit diesem Aufkommen der modernen Rationalität die Welt dann entzaubert, mit Max Weber auch. Ich glaube, sie beziehen sich sogar direkt auf Max Weber. Dazu später noch ein bisschen mehr. Aber nochmal zurück zu diesem Naturverhältnis. Die moderne Dialektik, die da drin sozusagen verborgen ist in dem Naturverhältnis, wird in der kritischen Theorie in der Frankfurter Schule gewissermaßen nur auf der Ebene der Rationalität selber, also als Binnendialektik, verhandelt und blendet den Naturbezug als solchen aus. Immanent oder implizit kommt es dann teilweise doch zu einer positiven Bezugnahme auf dieses subjektive Moment der Natur, eben in der Mimesis, das kennt man ja bei Adorno, dann ausgedehnt ist sozusagen die ästhetische Dimension in Kunst und Ähnlichem. Aber konstitutionslogisch ist eben eine große Lücke festzustellen. Das ist eben auch die Schwäche und ich würde sagen, das androzentrische Moment in der Frankfurter Schule, beziehungsweise auch das Gros der bisher eher geschlechtertheoretisch wenig reflektierten kritisch-dialektischen Tradition. Diese Mimesis, diese ominöse, bleibt als abstrakt überhistorischer Modus eines Naturverhaltens außerhalb des kritischen Blickwinkels und demgegenüber steht die ebenso unbestimmte und allgemein zivilisatorisch identitätslogische Rationalität, die dann halt auch umschlägt. Das ist ja auch das Moment der Dialektik der Aufklärung. Also im Sinne des Buches jetzt wiederum. Und die Verwobenheit dieser Rationalität, dieser Naturbeherrschung mit der Natur, mit einer spezifischen Natur, wird eben nicht auch als spezifisch moderne Form der Naturalisierung gedacht, die wiederum auf diese nicht identischen Momente des anderen, so in der Kunst, zurückwirkt, sondern bleibt hinsichtlich der gesellschaftstheoretischen oder hinsichtlich der gesellschaftlichen Genesis völlig unkritisch vorausgesetzt. Also die ist einfach quasi so da, das ist das Vormoderne und mit dem muss man sich nicht auseinandersetzen. Man kann aber dann eben zeigen, dass das so einfach doch nicht geht. Es wird nicht gefragt, wieso dieser Orkus kunstsymbolisches Naturbezug, metrischer Nachvollzug, alles irgendwie zusammen passt und im Widerspruch steht zur Ratio, zum Tauschprinzip, zur Identitätslogik. Es wird eben nur festgestellt, dass dies so ist und die Beschaffenheit dieser rationalen Seite als Identitäts- und eben Tauschlogik bestimmter wird nachgezeichnet. Der Begriff der Mimesis selber ist ja auch einer der, finde ich, wenig expliziert ist, der sehr unterschiedlich gebraucht wird. Und wenn man sich vielleicht auch umfassender beschäftigen müsste, auch mit der Brechung, die sozusagen da drinnen liegt, der Brechung in einer allgemeineren gesellschaftstheoretischen Perspektive. Mechthild Trumpf, auch eine Theoretikerin, die sich stark auf die Frankfurter Schule bezieht oder bezogen hat, hat das so festgestellt. Andererseits wird bei Adorno mit dem Begriff der Nachahmung deutlich, dass er Mimesis als spiegelbildliche Beziehung versteht, ohne die Möglichkeit der Differenz zu denken. Diese aber wäre zentral für die Vorstellung von dem, was nicht a priori mit dem Triumph der kollektiven Instanz eliminiert wird. Und das ist auch genau das Problem, sozusagen, dass die Differenz, die da drinnen liegt, ausgeblendet wird, dass das eben spezifisch auch inhaltlich zu deutende Moment in der Differenz ausgeblendet wird. Und letztlich auch, dass dieses Verständnis der Mimesis eben geschlechterkritisch unreflektiert bleibt, genauso wie der Naturbezug bzw. die Naturalisierung dieser Naturalisierung unreflektiert bleibt oder nur fragmentarisch verhandelt wird. Man könnte es auch überspitzt sagen, dass also der Begriff oder der Umgang mit diesem ganzen Problemfeld selber noch identitätslogisch ist, insofern eben dieser Begriff des nachahmenden quasi natürlichen Bezugs nicht historisch gedeutet wird, sondern eben verallgemeinert ident gesetzt wird mit vormoderner Natürlichkeit und mit Natürlichkeit überhaupt. Das ist jetzt dann ja vielleicht etwas überspitzt. Wichtig ist aber eben, dass dieser immanente Bruch, die Differenz, die dann eben auch geschlechterkritisch zu fassen wäre oder die sehr viel Potenzial liefert, außen vor bleibt. Das ist also, würde ich sagen, nicht nur ein blinder Fleck in der Theorie, also das Naturkonzept ist ja doch was sehr Wichtiges, sondern trifft eigentlich den Kern der ganzen Dialektik der Aufklärung, ich würde auch sagen, noch weitergehend des Theoriekorpus der kritischen Theorie. Ja, könnte man auch so erschließen, dass ja auch innerhalb dieses Zugangs der kritischen Theorie selber so ein gewisses Verhältnis zwischen rationalem Kern und einem spekulativ-mimetischen Moment in der Darstellungs- oder in der Rezeptionsweise drinnen steckt und dass das eben nicht thematisiert wird, dass das nicht untersucht wird und dass das auch sozusagen nicht ausgewiesen wird oder auch nicht ausgewiesen werden kann, weil eben diese geschlechterkritische Perspektive außen vor bleibt, diesen spezifischen Teil erklären könnte. Gut, so viel zu dieser Naturgeschichte im engeren Sinne. Ihr werdet aber sehen, dass sich das teilweise auch wiederholt bzw. überschneidet. Das ist eben natürlich nicht zu trennen. Die Rationalitätskritik der Frankfurter Schule oder der Dialektik der Aufklärung von dem Naturverhältnis. Aber wir jetzt versuchen da doch nochmal etwas spezifischer auf das Problem der Rationalitätskritik einzugehen. Weil da scheint das Motiv auch zuerst einmal recht simpel zu sein, recht gut eingängig. Mit der Moderne hat sich eben eine Ordnung etabliert, in der dann die scientifische Rationalität, das auf dem Identitätsprinzip der formalen Logik beruhende System verallgemeinert ist, umfassend wirksam geworden und alles andere muss sozusagen hinter dem zurückstecken. Und das ist dann gewissermaßen auch schon das Moment des Umschlags natürlich der Rationalität. Da ist aber ein wichtiges Problem drin, das ich vorher schon erwähnt hatte. Das Identitätsprinzip wäre dann natürlich wirklich überhistorisch oder ganz einfach ideengeschichtlich zu fassen und auch einfach ideologiekritisch zu interpretieren, wenn es in der Dialektik der Aufklärung nicht mit dem Tausch assoziiert wäre. Und das ist aber wiederum natürlich der Knackpunkt, das ist das, wo es dann eigentlich materialistisch wird, wo es sozusagen nicht reine idealistische Auseinandersetzung ist, könnte man sagen. Hier kommt die gesellschaftstheoretische Dimension herein, über die Auseinandersetzung mit Ideologie eine Aussage über eine konkrete historische Realität macht. Also insbesondere natürlich die These der Dialektik der Aufklärung, dass es eben so ein Umschlagen der Rationalität in Mythos dann gibt, ist dann endgültig genuin historisch. Das muss man eben auch benennen und sagen, wann passiert das, wie passiert das. Es muss dann eben auch Gründe geben, warum das passiert und die muss man ausweisen können. Letztlich hängt von diesem ganzen Problemkreis dann natürlich auch die Möglichkeit ab, Ratio bzw. im breiteren Sinne vielleicht die Aufklärung doch noch zu retten. Also steht sie über den Verhältnissen gewissermaßen oder ist sie letztlich dann rein gesichtsphilosophisch zu deuten als ein Moment des Kapitalismus und dann auch mit ihm ad acta zu legen. Also alles, was heute unter diesem Identitätsprinzip verhandelt wird. Und da gibt es natürlich zahlreiche Kontroversen und da gibt es auch unterschiedliche Positionen. Da kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen und das macht, glaube ich, in dem Fall auch nicht so viel Sinn. Stellt sich aber dann trotzdem die Frage, wie man diese Aspekte Ratio-Gesellschaft in ein Verhältnis bringt oder wie das zumindest in der Dialektik der Aufklärung jetzt wiederum dem Werk passiert. Und ich denke, dass Adorno und Horkheimer ja alles andere als eindeutig sind und Ich denke auch, dass das in vieler Hinsicht auf geschlechterkritische Leerstellen zurückgeführt werden kann, beziehungsweise umgekehrt, wenn die nicht vorhanden wären, wäre man hier eher fähig gewesen, Aussagen zu machen, die brauchbar sind. Zumindest, also wenn man wiederum den ganzen Modus der Kulturkritik heranzieht, der eben nicht in diesem reinen, im engeren Sinne ökonomiekritischen Moment aufgeht. Das ist ja auch die Stärke der Frankfurter Schule. Irmgard Schulz behandelt in ihrer sehr interessanten Aufarbeitung dieser geschlechterkritischen Leerstellen der Dialektik der Aufklärung eben diesen geschichtsphilosophischen Kern des Werks. Spannend ist dabei zuerst die Entlarvung eines Irrtums, würde sie sagen, zahlreicher Interpretationen. Für sie ist die Dialektik der Aufklärung über weite Strecken keine unmittelbare Beschäftigung mit gesellschaftlicher Mythologie bzw. des Verhältnisses dieser gesellschaftlichen Mythologie zur Ratio, sondern stellt eher eine ideologiekritische Auseinandersetzung mit bestehenden ideengeschichtlichen Quellen der Aufklärung und der Gegenaufklärung dar. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich sehr plausibel, wenn man sich anschaut, eben wo diese ganzen Mythenrezeptionen herkommen. Das steht dann immer so in kleinen Sätzen dazwischen, weil so richtig zitieren tun die auch nicht. Ne? Ich würde auch hinzufügen, dass eben nicht nur die Auswahl der Quellen eher unsystematisch verbleibt und teilweise auch zu reduktionistischen Universalisierungen unterschiedlicher historisch-gesellschaftlicher Reflexionsweisen neigt, wie Irmgard Schulz das sagt, sondern dass auch die Ebenen der Ideologie und der Gesellschaftskritik in dieser Bezugnahme auf die Quellen mitunter sehr unlauter vermischt werden. Das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiges Motiv, das kann ich jetzt nicht ganz in der umfassenden Problematik entfalten, aber es kommt immer wieder. Richtig sucht Schulz nun, würde ich sagen, den theoretischen Anfang der Auseinandersetzung mit den geschlechtlichen Problematiken im Naturverhältnis der Dialektik der Aufklärung. Und da konkreter im Odysseus-Kapitel. Ich hoffe, alle haben schon ungefähr so einen Plan, wie das Ganze aussieht. Da wird eben zum ersten Mal so grundlegend entfaltet das Verständnis von Natur und Mythos. Und sie macht da aufmerksam darauf, dass dieser erwähnte Exkurs eigentlich gar keine unmittelbare Bezugnahme auf das Werk von Homer ist, sondern eben eine Bezugnahme auf Nietzsche. Das habe ich bei meiner ersten Lektüre auch völlig überlesen, das wäre mir irgendwie nie in den Sinn gekommen. Also dass da eigentlich Nietzsche ganz relevant ist für diese Auseinandersetzung. Ich zitiere sie da, es war Nietzsche, der Weltgeschichte und Aufklärung in eins gesetzt und in Odysseus den Prototyp bürgerlicher Rationalität erkannte und daher das abendländische Geschichtsbewusstsein unter dem Aspekt der Rationalitäts- und Subjektkritik fasste. Deshalb ist ihr Odysseus-Kapitel, Joachim Adorno, keine Mytheninterpretation, sondern eine kulturkritische Sicht auf Nietzsches subjektkritische Geschichtsphilosophie. Also schon mal die ersten Probleme eben mit der Quelle. Die negative Konnotation, könnte man sagen, dieser umschlagenden Rationalität wird genau in Abstoßung von dieser anderen, von dieser radikal negatorischen Quelle der Gegenaufklärung entwickelt. Und eben auch in Abgrenzung von der dort vorgeschlagenen relativistisch destruktiven Aufklärungs- und Kulturkritik. Also der Versuch, eine andere kulturkritische Sicht einzubringen. Anders als bei Nietzsche ist eben auch die Kritik des bürgerlichen Subjekts keine völlig ahistorische, keine, die absolut daherkommt, sondern wendet sich eben gegen die spezifische Ratio der Moderne, die eine Entkopplung von Sinnlichkeit und Vernunft im Subjekt der Aufklärung unter diesen ganz spezifischen Verhältnissen vollzieht, die eben einer Trennung von Hand und Kopf vorbei sind, letztlich dann doch das marxistische, materialistische Motiv. Da beziehen sie sich dann auch in diesem Kapitel auf die Problematik der Herr-Knecht-Dialektik, die man eben schon bei Hegel findet. Eine gewisse marxistisch gefärbte Interpretation des hegelischen Konzepts, da kann ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber für sie ist eben Odysseus nicht dieser quasi heroische Allesbezwinger, der wirklich allein im Boot der Rationalität sitzt und sich quasi dem Schrecken der dann ja eben auch weiblichen Natur in Form der Sirenen aussetzt, sondern er kann das nur durch die vorantreibenden, rudernden Untergebenen, die arbeitenden Massen bewerkstelligen. Und ich denke, dieses Kritikmotiv ist auch schon mal ganz wichtig, also auch diese Erweiterung der Herr-Knecht-Dialektik. Aus einer feministischen Perspektive kann man allerdings sagen, dass in dieser Vernunftkritik, in dieser Kritik auch des spezifischen Herrschaftsverhältnisses, das da eingewoben ist, was dem vorausgeht und was in gewissem Maßen auch diese Dialektik eingelassen ist, dass das verfehlt wird oder dass das ausgeblendet wird. Es ist also quasi das, was hinter dieser Arbeitstrennung steht, was hinter dem Homo economicus steht und hinter der männlichen, wenn man so will, Herr-Knecht-Dialektik, die sich zwischen auch aus den prototypisch männlich gedachten Bourgeois und Proletarier versteckt. Und das ist diese zweite Ebene, die Ebene der Sirenen, der weiblichen Natur und des eigenständigen Anteils dieser Natur in der Geschichte. Ich zitiere da wiederum Schulz. Sie entlarven das von Nietzsche kritisch betrachtete Subjekt der Geschichte als Homo economicus, Verkörperung des Tauschprinzips, das sie aber nur unter der Perspektive der Aneignung von Besitz, nicht der Einwirkung und realen Veränderung von Natur begreifen. Das Tauschparadigma versperrt ihnen die Sicht auf die Abwertung der natürlich-geschlechtlichen Interaktion mit Natur, die in der Negativbeschreibung des geschlechtlichen im Stereotyp des weiblichen Geschlechtscharakters, wovon ihr Buch auch nicht frei ist, zum Ausdruck kommt. Sie behaupten, eine Geschichte der Gefühle zu zeigen, indem sie die geschlechtlichen Gefühle einem glorifizierten Bild von Ehe unterordnen, neutralisieren und enthistorisieren sie auch diese Geschichte. Das ist auch schon der nächste Schritt dann natürlich. Adorno und Horkheimer betrachten diese Dialektik eben rein auf der männlichen Ebene, das Tauschwerts der Ratio. Das ist quasi eine Binnendialektik in dieser Sphäre. Aber die weiblich konnotierte Seite der Natur wird entweder gar nicht als vergeschlechtlichte wahrgenommen, ist also reines Objekt, das dem männlichen Subjekt gegenübersteht, oder wenn es eine kritische Reflexion darüber gibt, dann bleibt das eben sehr, sehr kurz. Man könnte sagen, dass es noch weitergehend die Reflexion eigentlich völlig ausbleibt, wie und warum die Assoziation von Weiblichkeit und Natur erfolgt und woher die patriarchale Herrschaft kommt, respektive wie sie dann auch mit dem Tauschprinzip assoziiert ist. Diese Verknüpfung wird im Gegenteil tendenziell eher aufrechterhalten, stellt eine Art versteckte Kontinuität der Relation zwischen Mythos und Ratio dar. Und diese Kontinuität, die findet sich dann zum Beispiel, wie auch von Schulz schon angedeutet, in dieser Anrufung der Ehe als Hort der Liebe, als Hort des Nicht-Identischen, wie sie in dieser Metapher von Philemon und Baucis zur Geltung kommt, wiederum eine Passage in der Dialektik der Aufklärung. Die Ehe wird da quasi als Bollwerk der Hoffnung auf eine nicht-herrschaftsförmige Interaktion beschwören, in der zwei selbstverständlich natürlich schon geschlechtlich markierte Wesen, Subjekte vielleicht auch, das wird eben gar nicht expliziert, zwei Subjekte sich solidarisch gemeinsam den Tod standhalten. Man könnte sagen, dass da eben eine durchaus auch implizit romantisierende Perspektive auf eine nun heute natürlich dann verdinglichte Restliebe, wenn man so will, unkritisch tradiert wird. Zugute zu halten ist ihnen natürlich, dass sie in diesen Exkursen, dieser Odysseus-Exkurs und dann der folgende zur Julie und Juliette, zumindest irgendwie auch auf patriarchale Herrschaft eingehen oder sich zumindest der Problematik bewusst sind. Also so zeigen sie eben in dieser Geschichte der Kirke nicht nur die Assoziation von Frau und Natur auf und rücken sie eben in die Nähe patriarchaler Gesellschaft, sondern bemerken durchaus auch die Knechtschaft der Frau in den antiaufklärerischen Schriften oder die Kontinuität dieser Knechtschaft der Frau in den antiaufklärerischen Schriften von Nietzsche und von Sartre. Antiaufklärerisch, die Frage, ob man es antiaufklärerisch oder radikal aufklärerisch liest, aber das ist eine andere Frage. Und sie weisen eben auch auf die Doppelmoral patriarchaler Herrschaft hin, die sich zwischen diesen gleichsam außergesellschaftlichen Extremen von Vergöttlichung und Verteufelung situieren lässt. Das ist ein Zitat von Adorno. Dirne und Ehefrau sind die Komplemente der weiblichen Selbstentfremdung in der patriarchalen Welt. Die Ehefrau verrät Lust an die feste Ordnung von Leben und Besitz, während die Dirne, was die Besitzrechte der Gattin unbesetzt lassen, als deren geheime Bundesgenossin nochmals dem Besitzverhältnis unterstellt und Lust verkauft. Man könnte sagen, dass genau in dieser Doppelmoral eigentlich schon ein sehr fruchtbares Motiv auch drinstecken würde, dass man weiter deuten könnte und weiter ausbauen müsste, auch gesellschaftstheoretisch, subjektkritisch vielleicht auch. Aber das wird eben nicht verfolgt in der Hinsicht, sondern im Gegenteil kommt es dann gleich später zu einer Passage, Versöhnung wächst in der Unterwerfung, die erneut wieder diese vergangene Liebe verklärt gewissermaßen. Und ja, das sozusagen der Verheißung einer besseren Zukunft gegenüberstellt. Patriarchale Herrschaft wird damit zwar so stellenweise thematisiert, aber eben vom Mann als Unterdrücker sowieso abstrahiert und das Schicksal der Frau wird nur insofern skandalisiert, als es eben dem androzentrischen Muster der eigenen Ideologiekritik in den Kram passt. Die Frau existiert dann eben nur als anderes oder eben als Abgrenzung vom Homo economicus und wird auch nur erwähnt, weil es eben diesen Homo economicus gibt, weil es die Identitätslogik gibt und weil das sozusagen diese Perspektive der Dialektik, der Aufklärung, des Umschlagens dann auch nochmal fundiert. Das findet sich dann zugespitzt auch in diesen wirklich sehr beschränkten, würde ich mal sagen, Weiblichkeitsstereotypen, die man eben in diesem zweiten Exkurs findet, im Exkurs zu Julie und Juliette. Und ganz besonders repräsentiert in der Sartre'schen Juliette eben, die gewissermaßen für die neue Frau steht. Adorno und Horkheimer kritisieren im Wesentlichen diese neue Frau dafür, dass sie die Wissenschaft zum Credo mache, also ähnlich wie der rationale Mann agiere und dabei die Lust mechanisiert und die Sehnsucht in den Schwindel verzerrt wird, was die Liebe im Kern angreife. Es wird ja natürlich dann evident, was für ein Frauenbild die beiden Autoren vertreten haben. Also offensichtlich, dass eine Frau, die anders als der Mann natürlich, der Lust nicht mechanisch nachgeht. Es wird dann eben auch deutlich, dass Frau und Liebe da sehr unmittelbar assoziiert sind, die quasi durch alle historischen Transformationen hindurch ganz selbstverständlich gemeinsam zu verstehen sind, gewissermaßen so eine Art Realunion sind. Und wenn diese Union dann verloren geht, so repräsentiert es einen ebenso ahistorischen Einschnitt, den man bestenfalls deswegen skandalisiert, weil er überhaupt existiert und nicht, wenn man sozusagen vorher das mal gesellschaftstheoretisch erörtert hätte, was denn der Gehalt dieser Union überhaupt ist. Also die normative Wertung gegenüber der neuen Frau ergibt sich dann eben auch quasi natürlich automatisch aus dem vertretenen Geschlechterbild. Das scheinbar ahistorische Weibliche, das sich aus Kontinuität einer projizierten, mystisch aufgeladenen, prärationalen Vergangenheit erweist und mit Liebe verwoben ist und eben auch einen ganzen großen Teil der emotionalen Zuschreibungen, die da implizit erfolgen, auf sich zieht, steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht dann das gottesoffen historisch gewordene, wobei die Bestimmung, wie schon gesagt, eben unklar und vage bleibt, das wäre meine Kritik. Das ist aber trotzdem offensichtlich historisch gewordene universale Prinzip der männlichen, naturbeherrschenden Rationalität. Während also diese vergessene Liebe in der sozusagen Spätmoderne dann spätestens ideologisch ausschließlich als die Liebe der Frau auftritt, wird die patriarchale Herrschaft in projektiven Weiblichkeitsstereotypen verarbeitet. Das suggeriert natürlich eine falsche Vorausgesetztheit, welche, könnte man sagen, allein aus dieser androzentrischen Perspektive erwächst, die, die Adorno und Horkheimer weiterhin hochhalten. Christine Kulke, eine weitere Autorin aus diesem Umfeld, stellt da folgerichtig fest, die Substanz patriarchaler Herrschaft wird hier nicht geklärt und bleibt abstrakt. Es fällt auch auf, dass theoretisch nicht weiter ausgelotet wird, wie die einzelnen Herrschaftsebenen ineinandergreifen und sich aus der Beziehung zueinander entfalten. Auf diese Weise bleibt der Charakter des Patriarchats abstrakt, auch wenn er in kritischer Absicht benannt wird. Also er wird tatsächlich benannt. Ich würde sagen, er wird auch nicht mehr als benannt. Und letztlich ist diese Perspektive des anderen, der Ratio, wenn man will, auch spezifisch modernen, eben nicht immer schon existenten vergeschlechtlichen Naturbezugs, ein Motiv, das in der Dialektik der Aufklärung nicht durchgängig in seiner Eigenheit verhandelt wird, oder eigentlich fast gar nicht. Es ist eben nur eine Art Abziehbild des neutralen Verhältnisses von Mythos, Ratio, Natur, Tauschlogik, welches sich dann wiederum als quasi überhistorisches Problem durch die abendländisch-bürgerliche Zivilisation zieht, die eben von vornherein schon geschlechtslos gedacht wird. Ich würde aber sagen, dass es an diesem Motivkomplex der Dialektik der Aufklärung nicht nur die androzentrisch-ideologische Auslassung zu kritisieren ist, die sich eben durch die Unfähigkeit zwischen gesellschaftlichem Frauenbild und Frauenwirklichkeit zu unterscheiden, Schulze wiederum, auszeichnet. Zu hinterfragen ist vielmehr auch der gesamte Modus der Ideologiekritik folglich, die sich als eine universale Kulturkritik letztlich geriert. Da kann man sich erneut auf Mechthild Humpf beziehen, die das noch deutlicher formuliert, wenn sie in ihrer Abhandlung, die sich dann vor allem mit Horkheimer auseinandersetzt, auch interessant, meistens bekommt der Adorno mehr Aufmerksamkeit, genau den verschärfenden Charakter dieser Auslassung vornimmt. Sie bezieht sich da vor allem auf die mythologisierende Glorifizierung des Mütterlichen bei Horkheimer, welche den diesen bereits erwähnten Topos der Ursprünglichkeit der Liebe und ihrer Assoziierung mit der Frau gewissermaßen fortführt und dann nochmal substanzialisiert. Die Mutter, das Naturhafte, das Mystische und Nicht-Identische erscheinen für Horkheimer letztlich doch irgendwie zusammenzugehören, scheinen ein Hort des Widerstands auch zu sein. Dieses Nicht-Identische, das eben, jetzt könnte man sagen, eben einen klaren Bezug auch zum geschlechtlichen Anderen hat, ist dabei zugleich Teil der Dialektik, aber eher auch äußerlich. Es kann nicht klar umrissen werden, es ist aber doch auch ein konstitutives Moment. Wenn man das so denkt, dann muss man eigentlich sozusagen diese Problematik konstitutionslogisch umfassend sich anschauen, auch negativ theoretisieren, was eben genau diesen Modus einer rekonstruktiven Aufarbeitung und Weiterentwicklung der Widerspruchslogik voraussetzen würde oder zumindest das nahelegen würde. Bei Horkheimer passiert aber genau das Gegenteil. Der Widerspruch wird bei ihm und ich denke auch bei Adorno auf andere Weise vereinseitigend gedeutet, was dann dazu führt, dass es eben eine aufgelöste, eine falsche Opposition gibt. Einerseits soll die Ratio in ihrer positiv aufgeklärten Seite doch gerettet werden und bestenfalls um das Nicht-Identische ergänzt werden, das gewissermaßen aus sich entwickeln. Andererseits wird aber ein letztlich dann doch essentialisiertes, nämlich weibliches, implizites Moment des Nicht-Identischen vor der negativ aufgeklärten Seite impulsiv in Schutz genommen. Das ist so eine Doppelung, die auch also eine doppelte Verschränkung ideologiekritisch betrachten könnte. Also sowohl hinsichtlich der epistemologischen Problematik, hinsichtlich der Ratio, als auch hinsichtlich des ontologischen Problems, wenn man so will, der realen Identitätslogik des Tausches. Und der Kernpunkt für die Kritik dieses Reduktionismus ist das Frauenbild, beziehungsweise das bei Horkheimer eben idealisierte Mutter-Imago, könnte man sagen. zitiere ich Rumpf. Das Bild der mystischen Aura in den Texten Horkheimers nach 1947 entspricht einer solchen Suche nach dem Nicht-Identischen. Dies bindet er an die Voraussetzung, dass die Frau und damit der Ausdruck des Mütterlichen selbst das Nicht-Identische repräsentieren, unberührt von gesellschaftlichen Einflüssen. Mit der Prämisse einer widerspruchslosen Einheit von Mutter und Frau überbietet aber der gesuchte Ausweg aus der Dialektik der Aufklärung noch die Geschlechtermetaphysik der Vergangenheit, weil er vom fatalen Ergebnis männlicher Herrschaftsansprüche ausgeht und trotzdem die Hoffnung an die unterdrückte Frau Mutter heftet. Die über sich selbst aufgekehrte Aufklärung bleibt damit derselben männlichen Herrschaftsstruktur verfangen, die sie kritisiert. Unbewusst wiederholt Horkheimer im Denken die Nicht-Anerkennung eines anderen, eines weiblichen Subjekts. Also das Problem der Perspektive Horkheimers und auch Adornos ist nicht nur, dass die herrschaftskritische Brille, wenn man so will, männlich bleibt, eben auch nicht bloß die reinen Auslassungen, sondern gewissermaßen beides zusammen und in der spezifischen für die Dialektik relevanten Verschränkung. Diese Verschränkung impliziert eben, dass das andere am weiblichen Subjekt ausgelassen wird und folglich auch nicht in seiner negativen Konstitution, also immanent bestimmte Kategorie, erfasst werden kann. Das führt dann, würde ich sagen, eben auch dazu, dass die breitere gesellschaftsphilosophische Stoßrichtung der Dialektik der Aufklärung sich auf eine tendenziell ideologiekritische Perspektive beschränkt, die eben auch androzentrisch verbleibt. Das wäre dann aber nicht nur an sich, also quasi immanent ideologiekritisch zu monieren, sondern unter anderem auch dafür verantwortlich zu machen, dass dieser genuin gesellschaftstheoretische Ertrag unbefriedigend bleibt. Das ist, man so will, auch im engeren Sinne geschichtliche, materialistische Motiv. Die Kategorien müssen auch deshalb gesellschaftstheoretisch unkritisch bleiben, weil sie allzu sehr von dieser historischen Realität der Herrschaft abstrahieren und dann zu ideengeschichtlichen, idealistischen Verallgemeinerungen tendieren. Und das ist, würde ich sagen, auch deshalb so, weil zumindest da, wie es verhandelt wird in der Dialektik der Aufklärung, eigentlich dieser ko-konstitutive Beitrag von patriarchaler Herrschaft absolut notwendig wäre für ein Verständnis dieser gesellschaftlichen Mechanismen, die da thematisiert werden. Demgegenüber wird aber die Existenz eines modernen Patriarchats gar nicht richtig anerkannt oder scheint immer nur so zwischen den Zeilen durch. Wenn vom Patriarchat die Rede ist, dann ist es quasi ein vormodernes Relikt und übersehen wird dabei völlig die Veränderung, aber auch die Fortexistenz des Patriarchats in seiner notwendigen Funktion auch für die Reproduktion der kapitalistischen Vergesellschaftung. Und das ist eben nicht allein anhand der Tauschlogik, nicht allein auch, wenn man so will, in der zirkulativen Sphäre auszumachen, sondern da müsste man eben eine eigenständige, eine erweiterte, konstruktive Perspektive anstreben, anlegen. Also ein Kritik patriarchaler Vergesellschaftung, auch eine Kritik patriarchaler Vergesellschaftung, die nicht rein ideologiekritisch verfährt, sondern diese historische Situierung mit einbezieht und versucht, da ein Verständnis auch vor dem zu fassen, wie in der Moderne eben nicht nur die Tauschlogik regiert, sondern auch eine patriarchale Herrschaft, eine eigentümliche, eine ganz spezifische und auch schwierig zu fassende, aber doch sehr relevante. Da müsste natürlich dann auch das Prinzip der Dialektik der Aufklärung beziehungsweise überhaupt die Dialektik selber als eine verstanden werden, die nicht allein innerhalb dieser männlichen Tauschlogik verbleibt, sondern das moderne Naturverhältnis in der Vergeschlechtlichung benennt und auch untersucht. Der dialektische Widerspruch wäre dann keiner des Umschlagens der Ratio, sondern eben einer der Transformation innerhalb eines immer schon vorausgesetzten, eines konstitutiven, vergeschlechtlichten Widerspruchsfelds, das als genuin modernes zu verstehen ist. Das ist eben über dieses Motiv der, glaube ich, der Kritik des Naturverhältnisses sehr gut zu erschließen auch. Und diese Perspektive ist, glaube ich, mit Horkheimer Adorno so nicht zu haben und man müsste da so darüber hinausgehen, ein gesellschaftstheoretisches Projekt auch sinnen, das dieser historisch-rekonstruktive Perspektive etwas ernster nimmt und etwas weiter treibt. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ich hätte noch kurz ein paar Seiten noch dazu, warum dass diese Ansätze der Bezugnahme, der feministischen Bezugnahme auf die Dialektik der Aufklärung, warum die das leider nicht machen. Ist das noch von Interesse oder sollen wir es hier mal... ja? Doch, gut, okay. Die erwähnten Autorinnen vor allem. Ja, das habe ich schon vorweggenommen. Machen Sie es oder machen Sie es nicht? Es stellt sich natürlich die Frage, eben, ob diese feministische Beschäftigung das leistet, ob die darüber hinausgeht, über dieses rein dekonstruktive, ideologiekritische Moment, auch der Auseinandersetzung mit der Primärquelle. Und soweit ich das übersehe, soweit ich sozusagen die Diskussion auch überblicke, ist das Ergebnis eher, dass sie das nicht tun. Und es gibt ja auch nicht so wirklich viel feministische Auseinandersetzung mit der Dialektik der Aufklärung, zumindest nicht so, dass man sie rein, dass man sie zugänglich findet, dass sie vielleicht auch an Universitäten gelehrt wird. Also das, was ich eben mir da jetzt rausgezogen habe, das habe ich auch nur über Umwege erhalten, auch die Literatur selber. Vielleicht ist das hier anders, aber... Simone de Beauvoir hat nichts dazu gesagt? Nein, Simone de Beauvoir war ja erst... Ich glaube nicht. Also es dürfte zur ähnlichen Zeit entstanden sein. Insofern, glaube ich, war die Bezugnahme dann nicht besonders stark. Aber was natürlich schon interessant ist, was man eben wiederum den Autoren schon zugute halten kann, ist auch, dass die diese in den 40er Jahren geschriebene Schrift schon das Thema zumindest erwähnt. Ja? Das war ja durchaus überhaupt nicht üblich, ja? dass das überhaupt als Problemfeld aufscheint. Ja? Und ich könnte auch sagen, es ist ein bisschen unfair, was ich jetzt hier mache, sozusagen ex post. Aber es geht ja dann doch darum, auch um das sozusagen diese erweiterte rekonstruktive Perspektive und auch um die heutige Bezugnahme auf die Dialektik der Aufklärung, die ja da immer noch sehr verklärt ist in vieler Hinsicht. Gut. Ja. Also diese fragmentarische Auseinandersetzung mit der Dialektik der Aufklärung aus feministischer Sicht bleibt aus meiner Perspektive immer noch reduktionistisch, weil eben versäumt wird, diese schlüssige, rekonstruktive, wenn man so will, Alternative zu den großtheoretischen Vorlagen der Frankfurter Schule zu liefern. Einige Beispiele, in welche Richtung das dann geht. Also Irmgard Schulz, auf die ich mich am Anfang recht stark bezogen habe, skandiert zum Beispiel auf durchaus penible Weise die androzentrische Brille von Adorno und Horkheimer, stimmt mit ihnen dann aber doch in der letztlich sehr einfach aufklärerischen Formulierung der Funktion gesellschaftskritischer Intervention überhaupt als einer reinen Ausweisung von Projektionsmechanismen überein. Also ich würde natürlich sagen, dass es eine ganz zentrale Aufgabe kritischer Theorie ist, derartige pathisch werdende Projektionen auszumachen. Aber ich glaube auch, dass sich Gesellschaftstheorie eben nicht darauf reduzieren kann, sozusagen nur diese Ausweisung vorzunehmen. Allein schon deswegen, weil dazu ja ein quasi neutraler, ein non-immanenter Standpunkt der Ideologiekritik notwendig wäre, der eben außen vor lässt, dass man zuerst mal diese materielle Basis der Verkehrung sozialer Verhältnisse gesellschaftstheoretisch theoretisieren müsste, erschließen müsste. Schulz sieht hingegen die Projektionsmechanismen selbst als gewissermaßen redundante Reste eines eigentlich zu überwindenden Naturbezugs. Also macht eigentlich genau den gleichen Fehler dann in letzter Instanz, den sie davor kritisiert. Zitiere sie da: Wahnhaft werde dieser Projektionsmechanismus pathisch, wenn ein anderer versöhnter Naturumgang, der mit der Formulierung der aufklärerischen Verheißung einer Natur integrierten Selbsterkenntnis möglich gewesen wäre, nicht realisiert wird, sondern als überholter Mechanismus der Naturdistanzierung im psychischen Apparat aufrechterhalten wird, um Herrschaft über Menschen auszuüben. Also das klassische ideologiekritische Motiv. Aber es bleibt eben auch bei dem, sozusagen das ist das, was für Sie Gesellschaftskritik ausmacht oder was für Sie die ganze so Auseinandersetzung auch mit dem Problemfeld ausmacht. Ich denke, das ist nicht nur hinsichtlich der auch verkürzten herrschaftsgesellschaftskritischen Perspektive schon unterkomplex, die von Überholtheit und von direkter Herrschaftsausübung spricht. Implizit wird dadurch eben auch die fehlende Theoretisierung des anderen doch wieder als eine bloße Auslassung, also ein bloßes Additiv sozusagen hinzuzufügendes verhandelt. Also es geht dann quasi nur um die Integration einer Kritik der weiblichen projektiven Stereotypen, die in der Geschichtsphilosophie der Dialektik der Aufklärung halt nicht drinnen sind, aber die man dann quasi noch dort hinzudenken könnte. Könnte man zumindest so lesen. Und diese eigentliche gesellschaftstheoretische Basis der dialektischen Theorie, auch das spezifische Dialektikverständnis, bleibt dabei unangegriffen. Das führt dann dazu, und das ist natürlich schon angelegt, das werden sich auch schon einige gedacht haben vielleicht, dass die problematischen historischen Konzepte, die es auch in der Frankfurter Schule gab, vor allem eben dieses Spätkapitalismus-Theorem, auf neuem Terrain erweitert tradiert werden. Als Basis dafür eben eine verkürzte Kritik des Problems des Naturverhältnisses, die das Problemfeld von Natur und Naturalisierung als Weibliches nicht integral neu formuliert. Und die Konsequenz daraus ist dann so etwas wie eben ein Ankommen der, wenn man so will, ökofeministischen, technikkritischen Ansätzen, die natürlich diesen gesellschaftskritischen Gehalt dann in vieler Hinsicht verfehlen, allein schon, weil sie eben wiederum sehr konkret historisch sind. Die kritisieren dann potenziell aber auch die Produktivkraftentwicklung an sich, und so wird dann aus der Kritik der empathischen Projektion eine eigentümliche Skepsis gegenüber neueren biotechnischen Entwicklungen, Gentechnologie, reproduktive Technologie und so weiter. Und führt dann zu der Angst davor, dass möglicherweise eine Gesellschaft die Natur vollkommen technisch reproduzieren würde, kurz vor ihrer Realisierung steht und somit eine Kritik des gesellschaftlichen Naturverhältnisses nicht mehr möglich wäre. Das ist natürlich schon eben deswegen allein fragwürdig, weil da ein ganz externalistischer, ein nicht mehr gesellschaftstheoretischer Kausalgrund herangezogen wird, der diese Dialektik vermeintlich sistieren würde. Und reale Aspekte von vielleicht gewissen krisenhaften Zuspitzungen gesellschaftlicher Naturverhältnisse, die man sinnvoll eventuell auch sozialökologisch verhandeln könnte, werden allein durch diese Sistierung der Dialektik meiner Meinung nach schon von vornherein ausgeschlossen. Die sind eben dann gewissermaßen selbst nicht mehr widersprüchlich, sondern eben auf dieser neuen Stufe der Entwicklung dann doch wieder einfach und positiv zu fassen oder eben auch nicht mehr zu fassen, weil sie ja dann sozusagen außerhalb des Rahmens überhaupt sind. In eine ähnliche Presse schlägt auch Elvira Scheich, die ich jetzt hier gar nicht, glaube ich, behandelt habe, die hat leider draußen bleiben müssen, hat auch einige interessante Anschlüsse an die Dialektik der Aufklärung geliefert, die eben noch expliziter eine Technikkritik formuliert, die sagt, dass diese zweite Natur tatsächlich eine neue Natur entwickelt hat, die sich von dem traditionellen instrumentellen Verhältnis zur Natur ganz grundlegend unterscheiden würde. Es wird erneut so mit Kerntechnologie, mit veränderten Reproduktionstechnologien und Ähnlichem argumentiert. Und die Technik wird jetzt dann sozusagen zu einem Instrument einer kybernetischen Maschine. Das ist auch schon wieder eine sehr spezifische Wegführung sozusagen von dem eigentlichen Problem, würde ich sagen. Vielleicht eine, die heute auch topical ist, könnte man sagen, aber die meiner Meinung nach das Problem trotzdem sehr gut widerspiegelt, oder die Auslassung. Das führt dann eben zu dieser technologistischen These, dass Gesellschaft als ein technisches Funktionssystem denkbar wird nun und dann sozusagen die systemtheoretische Vereinheitlichung, einen Begriff von Gesellschaft selbst als Technik, also als einen Funktionszusammenhang in moderner kybernetischen Form möglich machen würde. Also aus kritischer Theorie kann dann gewissermaßen Systemtheorie werden. Das ist auch eine der Ausflüchte aus dieser Problematik, die ich immer als eine sehen würde, der fehlenden gesellschaftstheoretischen Rekonstruktion. Und wahrscheinlich ist das dann auch so, dass mit dieser Transformation des gesellschaftlichen Naturverhältnisses das ursprüngliche Verhältnis von männlicher Naturbeherrschung und weiblicher Naturschönheit, nennen Sie es, also mithin von Subjekt und Objekt im Naturbezug, revidiert würde, irrelevant würde. Frauen würden dann zwar integriert, allerdings nicht als Subjekte, sondern als Natur. Das ist eine interessante These. Allerdings wird sie eben sofort wieder sistiert in ihrer Relevanz, in ihrer gesellschaftstheoretischen Potenz, insofern da eben diese externalistische Argumentation wieder herankommt, Biotechnologie und ähnliches. Man könnte es natürlich auch immanent kritisieren, könnte sagen, dass selbst die modernsten Biotechnologien heute nicht in der Lage sind, ein gewisses natürliches Substrat zu überwinden. Es ist eben noch nicht die völlige Kontrolle über Leben und Tod hergestellt, und solange das nicht der Fall ist, und ich denke, das wird lange so sein, kann man auch sozusagen dieses spezifische moderne Naturverhältnis nicht einfach ad acta legen und damit die ganzen gesellschaftstheoretischen Probleme, die da auch mit einhergehen, und das sind vor allem auch geschlechtertheoretisch zu fassende. Aber eben dieses Problem, das ursprüngliche Problem, der Dialektik des Naturbezugs und der Vergeschlechtlichung wird dann eigentlich eher vernebelt, und das ist quasi, könnte man sagen, so eine Exit-Strategie. Man könnte das auch noch als ein abstrakter formulieren, als ein tieferes Problem, nämlich eben als Problem an dieser theoretischen Basis, die für die Analyse der Veränderungen herangezogen wird. Die patriarchale Seite der Dialektik des Naturverhältnisses wird dann auf einer generellen Ebene, wo eigentlich die gesellschaftstheoretische Feststellung über die grundlegende Verfasstheit der modernen Herrschaftskonstruktion gefragt wäre, zu einer rein ideologiekritischen Hinterfragung im Denken über die Natur und dessen Verdrängungen. Und demgegenüber werden dann die Aussagen über die gesellschaftliche Konstitution wiederum nur auf einer ganz speziellen Ebene, nämlich diesem konkret zeithistorischen Transformation angesiedelt und da quasi komprimiert. Und damit wird die defizitäre gesellschaftstheoretische Basis gewissermaßen kaschiert und außen vor gelassen. Christine Kuhlke schlussendlich kritisiert die These der instrumentellen Vernunft, insofern sie einen Wandel patriarchaler Herrschaft untersuchen möchte. Also wir sind dann gewissermaßen bei Habermas angekommen, der zeitgemäßen Version des Spätkapitalismus-Theorems natürlich. Sie kritisiert zwar Habermas' Differenzierungstheorie, der gemäß ja bekanntlich diese instrumentelle ökonomische Rationalität durch die Steigerung der Komplexität quasi von alleine zunehmend durch die kommunikative Rationalität ergänzt wird und sozusagen in ihrer Relevanz auch abgelöst wird. Sie kritisiert das vor allem insofern, als diese Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas eine geschlechtstypische Polarisierung bereits mit enthält. Sie kritisiert eben die vermeintliche Geschlechtsneutralität zentraler Konzepte wie der Lebenswelt und den versöhnenden Charakter der kommunikativen Vergesellschaftung für das herrschende Geschlechterverhältnis. Aber die eigentliche These einer Kolonialisierung der Lebenswelt sowie diese These der zunehmenden Differenzierung an sich wird ebenso wenig konstitutionslogisch hinterfragt wie auch der grundsätzliche Charakter der Rationalisierung historisch kontextualisiert betrachtet wird. Es kommt also wiederum doch dann zu einem Neuaufguss dieser These der spätmodernen Transformation der Rationalität, und man entgeht dann erneut dieser gesellschaftstheoretischen rekonstruktiven Problematik. Und man könnte sagen auch, dass der Aufklärungsbegriff als solcher, der bei Habermas ja dann gegenüber der Dialektik der Aufklärung, würde man sagen, nochmal idealistisch überhöht wird, in der Kritik der Rationalität auch nicht mehr als historischer vorkommt, sondern irgendwie auch positiviert wird. Jetzt sind wir schon bei der Praxis angelangt. Ich muss zum Ende kommen, ich habe auch nicht mehr viel. Was all diese Autorinnen, die sich eben geschlechterkritisch auf die Dialektik der Aufklärung beziehen, oder zumindest alle, die ich jetzt hier verhandelt habe, und ich glaube auch viele mehr, vereinigt ist ein Mangel in dieser eben genau dieser umfassenden rekonstruktiven Hinsicht, welche dann die dekonstruktive Kritik des Androzentrismus und der patriarchatskritischen Lücken der älteren Frankfurter Schule nicht nur ins Feld führt, um dann, wenn überhaupt, zu einer partiellen Zeitdiagnostik zu springen, sondern diese ideologiekritischen Erkenntnisse weiterführt in eine erneuerte Theorie, von eben einer herrschaftlichen, vergeschlechtlichten Dialektik moderner Verhältnisse. Also das zugrunde liegende Dialektikkonzept verbleibt, würde ich sagen, einseitig, unirrelational, da nicht eben beide Momente dieser Dialektik der Aufklärung, Subjekt und Objekt, in ihrer wirklich materialhistorischen Relationalität nachvollzogen werden, sondern bloß die Konzepte von Subjekt und Objekt problematisiert werden, ohne die geschlechtliche Auflesung davor schon mal sozusagen genetisch geschlechtlich schlüssig zu betrachten. Also es müsste der Ansatz der Frankfurter Schule nicht nur partiell hinterfragt werden, sondern grundlegend erneuert werden, insbesondere hinsichtlich dieses Problemfelds der Naturverhältnisse, des Naturbezugs bzw. der Naturalisierung und der darin verwobenen patriarchalen Herrschaftskomponenten. Dass dies wiederum in den feministischen Bezugnahmen auf die Dialektik der Aufklärung nicht hinreichend passiert, ist, glaube ich, aber auch kein Zufall, sondern ergibt sich auch systematisch aus der Problemkonstellation selber. Diese Reduktion auf die dekonstruktiv-ideologiekritische Perspektive ergibt sich, könnte man sagen, notwendig aus dem Anliegen, dieses weibliche, die feministischen Anspruch in die Theorie der Dialektik der Aufklärung hineinzutragen oder überhaupt breiter auch in die Frankfurter Schule vielleicht. Aber weit davon entfernt, nur den eigenen Standpunkt einzubringen, kommt dieser Versuch der Kritik des Androzentrismus bzw. auch der sexistischen Ausschlüsse stets dann auch bereits einer negativen Reproduktion der universalen männlichen Deutungsmacht gleich. Dieses männliche, zentifische Prinzip wird dann quasi durch ein weibliches anderes zwar gebrochen, aber letztlich bleibt doch dieser universale Modus unangetastet, weil eben auch in der Bestimmung des Naturverhältnisses es nur zu einer dann ideologiekritischen, zu einer additiven Problematisierung der Naturalisierung kommt. Das hatten wir eben, also glaube ich, in allen diesen Ansätzen. Was fehlt, ist diese genetische Perspektive, die Ausweisung einer vergeschlechtlichen, dabei aber doch im Sinne der zweiten Natur auch apersonalen Herrschaftslogik, und die Reduktion der feministischen Intervention auf diese additive oder eben auch rein dekonstruktive Bezugnahme, welche den, würde man sagen, den hegemonial männlichen Modus der Dominanz auch nicht wirklich gefährdet, die müsste ergänzt werden durch eine neue Theoretisierung des Systems, das dahinter steht. Und dieses System entspricht eben jener modernen Dialektik, die in der Dialektik der Aufklärung, also in dem Buch wiederum, zum ersten Mal mit einem breiteren gesellschaftstheoretischen Anspruch untersucht wurde. Also da ist, glaube ich, die Richtung durchaus eine richtige, eine wichtige. Allerdings frage ich mich auch, warum so wenig sozusagen passiert dahingehend. Und wenn man sich mit dem beschäftigt, dann ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, der nochmal sozusagen das auch zusammenfassend, der zentrale Ansatzpunkt, die These, dass diese Dialektik selber, also jetzt als breiteres Phänomen rekonstruktiv betrachtet, nicht nur hermeneutisch, wenn man so will, oder ideologiekritisch, nicht hinreichend gesellschaftstheoretisch fundiert ist, sondern eben allzu sehr in dieser Sphäre der Ideologiekritik und der Ideengeschichte verbleibt. Dasselbe gilt dann sozusagen mutatis mutandis auch für die feministische Rezeption, welche die geschlechtliche Brechung zwar skandalisiert, aber letztlich additiv ideologiekritisch dann doch wieder reproduziert. den Anfordernissen einer rekonstruktiven geschlechtertheoretischen Kritik der Problematik der Dialektik der Aufklärung entspreche deshalb dann eigentlich nur eine Theorie auf neuen Beinen, die von vornherein dieses moderne, warenproduzierende Patriarchat als solches ins Visier nimmt. Diese Theorie müsste dann eben zwischen Gesellschaftstheorie und Ideologiekritik bis zu einem gewissen Grad auch differenzieren und trotzdem die historische Genese des herrschenden Systems zu beschreiben versuchen. Nötig ist dafür, würde ich sagen, auf jeden Fall eine geschlechterkritische Perspektive, die sich auch durchaus intensiv auf feministische Theoriebildung, das ist eben nicht nur diese im engeren Sinne Frankfurter Schule, sondern auch andere, bezieht. Dabei aber nicht den Fehler einer additiven Einbringung eines postmanenten Standpunkts begeht. Das Problem ist nur, dass diese Art von Theoriebildung scheinbar kaum gibt und damit auch, würde ich sagen, überhaupt eine progressive Weiterentwicklung von dialektischen Konzepten, wie sie da in der Dialektik der Aufklärung bei Horkheimer, Adorno in der Frankfurter Schule schon sehr vielversprechend angelegt sind und man auch eigentlich meinen könnte, ja, eine Basis bilden für kontemporäre Weiterentwicklungen. Also das Problem ist quasi, dass das nicht existiert und es ist gleichzeitig vielleicht auch eine Aufgabe, sich mehr in diese Richtung mit den Problemen auseinanderzusetzen oder mit der Theorie auseinanderzusetzen. Danke.